herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Uncasts, Episode 206. Diesmal Feuer und Eis. Ja, ihr könnt euch schon denken, was das für ein Thema bedeutet. Ja, natürlich das Amazon Fire Phone, ja, offiziell endlich vorgestellt. Und News jede Menge diesmal. Ja, ich hoffe, ich krieg's zeitlich hin. Dafür war die Community etwas schwach diesmal. Ja klar, logisch. Sommer, ja, Sonne und Fußball. Tja, ja, da kann man es nicht verdenken. Ne? So, also ich fange gleich mal an mit dem Thema. Amazon Fire Phone ist offiziell vorgestellt worden. Viele haben viel erwartet. Ja, auch ich habe gedacht, das wäre vor allem preislich ein Phänomen. Was abgeliefert wird, ist hingegen ein von den technischen Daten, ja, ich möchte fast sagen, jetzt mittlerweile mehr wieder so ein durchschnittliches Gerät, ja. Es ist jetzt nicht schlecht, nur man muss bedenken, dass das Telefon ist jetzt gerade erst rausgekommen. Die Konkurrenz hat schon teilweise Geräte auf dem Markt, die doch einiges mehr bieten. 2,2 GHz Quad-Core-Prozessor ist schon durchaus okay, da kann man nichts sagen. 2 GB RAM ist auch okay. Ja, 13 Megapixel Kamera ist gut, ja. Was wirklich interessant ist, sind die verschiedenen Zusatzsachen, sage ich mal, ja, die eben da noch mit rein spielen, wo eigentlich die Stärke sein soll von diesem Amazon Fire Phone, nämlich eben die Einbindung in das Universum von Amazon, wo man einfach eben bestellen kann und so weiter und so weiter und die ganzen Amazon Inhalte nutzen kann, wie in den USA beispielsweise Videos, Musikstreaming und so weiter und so weiter. Alles einheitlich von einem Anbieter. Ähnlich wie das Konzept vom Fire Tablet. Ja, da war das ja sehr erfolgreich, muss man sagen. Das Fire Tablet wurde sehr oft verkauft. Man darf aber allerdings stark bezweifeln, dass das Fire Phone ein ähnlicher Erfolg wird wie das Fire Tablet. Aus mehreren Gründen. Also, wie gesagt, der Snapdragon 800 Prozessor, eine 330 Adreno GPU, 2 GB RAM, das ist okay. 720x1280 Display Auflösung ist auch okay. Ja. Und da sind wir jetzt wieder bei dem Problem. Die Daten sind alle okay. Aber sie sind eben okay. Und sie sind nix, wo einen die Kieferlade runterklappen lässt. Ja, das haben viele erwartet. Ich habe auch gedacht, ja, entweder wird das Teil der absolute Hammer technisch gesehen, ja, oder eben und vielleicht sogar noch preislich. Preislich liegt es oder ist es sehr, sehr enttäuschend. Das muss man klipp und klar sagen. Ja. Einer der Gründe, warum die Fire Tablets so erfolgreich waren, war sicherlich, dass die, als sie herauskamen, das ursprüngliche Fire Tablet, preislich unter all dem waren, was technisch in der gleichen Liga gespielt hat. Und zwar deutlich. Ja. Das war wirklich eine super Geschichte. So lange, bis eben das Nexus 7 auf den Markt kam. Aber da wurde eben schon einiges wettgemacht. Ja. Wie liegt's hier? Der Preis $199. Habe ich zuerst gedacht, oh, nicht schlecht. Und dann kommt der Hammer mit Vertrag. AT&T exklusiv in den USA. Das schreckt schon mal gleich viele Leute ab. $649 ohne Vertrag. Und für dieses Geld bekommt man die normalen Flaggschiff-Telefone von der Konkurrenz, die teilweise noch deutlich bessere Leistungsdaten haben, ja, und mit echtem Android kommen. Das ist nämlich auch ein Kritikpunkt, den man gerne bei dem Superangebot wie mit dem Fire Tablet übersieht, dass eben da das Fire OS drauf ist. Das ist eine stark abgewandelte, man kann eigentlich auch sagen, geforkte Version von Android. Und deswegen gibt's mit dem Smartphone einige Probleme, die es mit dem Fire Tablet nicht gab. Das sind zum Beispiel die Integration von Google-Diensten in Apps, die man zum Beispiel unterwegs braucht. Ja. Da gibt's ganz große Hindernisse. Ja. Ganze APIs fehlen ja, weil eben das kein offizielles Google-zertifiziertes Gerät ist. Da ist also kein Play Store, da ist kein Google Maps, da ist kein Gmail und so weiter und so weiter. Und man muss sich da eben auf andere Apps verlassen, die Amazon bietet. Und da ist nämlich das Problem bei den Tablets, ist es okay, weil die Anforderungen eben andere sind als an ein Telefon. Wer nutzt sein Fire Tablet schon zum Navigieren beispielsweise? Wohl aber das Telefon kann genutzt werden zur Navigation. Und da gibt's einige Probleme, die da zu bewältigen sind. Und natürlich auch ganz klar das Problem, dass kein App Store vorhanden ist, kein Google Play Store, meine ich. Ja. App Store, der Amazon App Store ist drauf und man muss sich eben daraus bedienen. Ja. Es gibt schon einiges an Software, da braucht man nichts zu sagen. Ja. Und wahrscheinlich gibt dieses Telefon dem App Store von Amazon auch noch wieder einen kleinen Schub, würde ich durchaus sagen. Ja, jetzt werden einige Entwickler mal testen, wie das aussieht und schnell ihre Apps dort in den Store einbringen oder mal updaten. Das ist leider ein großes Problem bei Amazon, die Updates. Und dann werden wir sehen, oder werden die Entwickler dann sehen, ob das Fire Phone genügend Kundschaft neue bringt, um eben die Apps dort weiterhin zu warten auf dem App Store. Ja. Also es ist schon sehr, sehr fraglich, ja, inwiefern das Telefon erfolgreich sein wird. Was allerdings sehr interessant ist, sind diese Zusatzfunktionen, die eben dieses Fire OS bietet mit dem oder bei diesem speziellen Gerät, nämlich es sind 4 Kameras in der Front eingebaut, 4 Kameras, ja. Sieht übrigens designmäßig aus wie ein verkapptes iPhone. Gefällt mir überhaupt nicht, ja, also ich weiß nicht, wenn die nicht an Apple zahlen, dann gibt's sicherlich noch Ärger. Dann gibt's sicherlich noch Ärger. Also 4 Kameras im Gerät eingebaut, in der Front, weil das Telefon erkennt, wie man seinen Kopf hält, ja, und es gibt auch jede Menge Bewegungssensoren, wo man also mit Gesten auch das Telefon steuern kann, so dass man im Prinzip vieles machen kann, ohne dass man eben den Daumen über das Display bewegt. Das mag bei manchen Sachen vollkommen hirnrissig sein, beispielsweise um Menüs aufzuklappen. Wenn man das linke Menü aufklappen will, dann muss man das, dann schwenkt man das kurz nach rechts, ja, wupp. Und das rechte Menü, dann eben schwenkt man kurz nach links und dann wupp, klappt das wieder auf, um wieder zuzumachen, wupp, tut das in die andere Richtung, ja. Es ist eine nette Spielerei, aber ich stimme vor, ich auf der Straße, so, ach du Armer. Also, nee, ich finde es, da ist es doch wesentlich schneller und eleganter, zumindest bei der Größe von Handy, dass man das dann eben einfach mit dem Daumen macht. Ja, wenn das Teil jetzt ein 5,5 Zoll oder 6 Zoll Phablet wäre, dann wäre das eine interessante Geschichte, weil man dann doch eben manchmal vielleicht jetzt ja ein bisschen Schwierigkeiten hätte, wenn man kleine Finger hat, auf die linke Seite vom Bildschirm zu kommen, ja, und da wäre so eine Geste vielleicht ganz gut, wo dann eben das Display aufklappen, das Menü aufklappen lässt, ja. Aber ansonsten ist das, naja, okay. Des Weiteren, und das ist schon wieder ein bisschen interessanter, kann eben durch die Kameras festgestellt werden, wie der Kopf sich bewegt, wo der Kopf ist von dem Benutzer und dann entsprechend so Pseudo-3D-Darstellungen gemacht werden. Das ist eine faszinierende Geschichte. Ich denke, da wird es vor allem Spiele noch geben dafür, die eben genau diese Funktion ausnutzen. Und da denke ich, wird es noch Überraschungen geben. Da kann man was damit anfangen, zumindest mal. Ja. Ich komme gleich noch zu dem Firefly, was da noch drauf ist. Ansonsten, die Oberfläche ist sehr, sehr schön, meiner Meinung nach. Ja, sie ist klar aufgeräumt und spricht die Kundschaft an. Nämlich, soll ich es jetzt lieb sagen oder böse sagen? Leute, die technisch nichts am Hut haben, ja, den die technischen Daten, die das OS, die Bedienung, ja, die Bedienung vielleicht nicht, aber sonstige technische Spielereien vollkommen irgendwo vorbeigehen, ja. Für die Leute ist das Telefon gedacht und ich denke, da hat Amazon auch wieder eine gute Arbeit geleistet. Sie haben ja schon bei den Fire Tablets da was gemacht in der Richtung halt Konsumenten. Ja, aber hier bei diesem Telefon merkt man noch deutlicher, ja, dass es also früher hätte ich Tech-Laymas gesagt, ja, aber sorry, das ist zu hart, ja. aber man sieht's eben, ja, und das mag dem einen nicht schmecken, es wird aber bestimmt einigen Leuten ganz gut gefallen und die Zielgruppe ist da wohl klar abgesteckt. Also wer auch nur nach Root fragt, das sollte einfach ein anderes Telefon holen. Weil, wie gesagt, also zu dem Preis mit diesen technischen Daten gibt's andere Telefone, die wesentlich leichter zu routen sind. Gut, nichtsdestotrotz werden wir sehen, wie das aufgenommen wird, auch von der technikaffinen Gruppe von Leuten. Ja, die Rückseite erinnert mich übrigens so ein bisschen an das LG Nexus 4, ja, mit dieser schönen Glas oder ja, Rückseite hinten. Ja, es ist hier aus Aluminiumrahmen. Aber wie gesagt, vor allem von vorne sieht's aus wie ein iPhone mit 4 Kameras drauf. Es ist nicht das, was ich mir so vorgestellt habe, was Amazon herausbringt. Aber offenbar auch da wiederum klar, die Kundschaft, die angesprochen wird, liegt woanders als jetzt bei den normalen Android-Geräten, sage ich mal, die es sonst gibt. Wobei, das möchte ich so auch nicht sagen. Sagen wir mal, es ist für ein deutlich weniger technikaffines Publikum eben gedacht. Vielleicht Leute, die sich sonst nie ein Smartphone holen würden, ja, wenn es nicht so funktioniert wie das Amazon Fire Phone. Gut, also mehr kann man eigentlich, oder will ich jetzt eigentlich noch gar nicht dazu sagen. Wird sich auch die Frage stellen, ob das überhaupt interessant ist. Denn Europa kann da ganz kühl bleiben, ja, kann da ganz kalt und gelassen bleiben. Das wird nämlich in Europa in absehbarer Zeit wohl kaum erscheinen. Und da müssen wir auch nichts dran vermissen. Wie gesagt, es gibt genug andere Telefone, das ist wirklich nichts, jetzt was einem aus den Schuhen haut, ja, diesen Spielereien mit der Pseudo-3D-Darstellung und Erkennung vom Kopf, ja, und so, ja, und das mit den Gesten, mit den Steuerungsgesten, das ist schon schön, aber naja, also das zumindest das mit den Gesten könnte man ganz normal auch mit einer App bei uns machen, ja, mit zum Beispiel einem Launcher, der das macht, indem er eben die Bewegungssensoren abfragt, ja. Das ist also keine Magie, die da verwendet wird, ja. Firefly, auch das ist wieder, es ist so bezeichnend für das ganze Telefon. Man präsentiert etwas, es ist schon fast wie bei Apple, ja, hier, was Amazon bei der Präsentation gemacht hat. Man präsentiert hier etwas Neues, Einzigartiges, ja, wo man auch eine extra Taste dafür reserviert hat, der Firefly-Button, ja, dann drückt man eben auf diesen Button, dann startet diese App Firefly und damit kann man dann alles Mögliche einscannen, beispielsweise ein Barcode, ein DVD-Cover, CD, Spiele, auch Telefonnummern übrigens oder Adressen, ja, QR-Codes. Alles wird erkannt und dann entsprechend die Aktion ausgeführt. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier ein Plakat scanne und da ist eine Telefonnummer drauf, kann ich auf die Telefonnummer tippen und kann die dann eben anrufen. Oder wenn ich einen Barcode abscanne, dann zeigt er mir eben den Inhalt von Barcode oder die URL von meinem QR-Code oder ähnliches. Ja. Nur, woher kennt man das? Richtig, Google Goggles, ganz genau. Ja, es ist nichts anderes als Google Goggles. Vielleicht ein paar Funktionen mehr hinzugefügt. Nichts, was Google nicht hier innerhalb von kürzester Zeit mit dem Goggles in Goggles nachintegrieren könnte. Wobei die allermeisten Funktionen sind ja bereits integriert, also Barcode scannen und so weiter. Das ist alles kein Problem. Ja, auch die so DVD-Covers und Filmplakate etc. kann man abscannen und dann eben entsprechend Informationen auf Google finden. Sogar Sudokus kann man sich ja lösen lassen, ja, also wer zu faul ist für so gedruckte Sudokus in der Zeitung selbst zu machen oder vielleicht die angehende Freundin oder so zu beeindrucken, ja, der hält mal ganz schnell, wenn sie wegguckt, ja, mal schnell hier Google Goggles über so ein Sudoku, da macht's piep und das Sudoku ist gelöst, dann heißt nur noch ganz, ganz schnell abschreiben, ja, so schnell wie es geht, zack, zack, zack, zack, und dann hier fertig, ne, super schweres Sudoku hier. Kein Problem. Habe ich einfach so gelöst, ja. Weißt du, ja, kein Problem. Ja, also, das ist aber wieder bezeichnend. Man nimmt Funktionen, die eben bei Android vorhanden sind, präsentiert sie anders, besser, muss man ganz klar sagen. Und dann hat man wieder eine schöne neue Funktion. Cool, ne? Ja, aber die Firefly SDK, wie es so schön heißt, hat noch ein paar andere Sachen. Zum Beispiel werden dann auch Programme eventuell aufgerufen, ja, also zum Beispiel Radio, ein Radioprogramm iHeartRadio oder Fitness-Software ist ja momentan ganz beliebt, ja, man kann ja kaum glauben. Scheinen alle Handybesitzer nur noch auf Fitness abzufahren, ja, so viel wie hier abgeht, jede Firma irgendwo. Jetzt was mit Fitness, ja. Es wird sich zeigen, ob sich die Leute dazu animieren lassen, von ihrem Schreibtisch wegzugehen, weil das Handy jetzt eine Fitness-App drauf hat. Ne? Naja. Gut. Also, ich bin hier, sage ich mal, absolut nicht sauer, dass das Telefon jetzt nicht in Deutschland gleich rauskommt, weil es mich auch nicht in geringsten Weise zu animieren würde, das zu kaufen. Ja, überhaupt nicht. Aber ich werde vielleicht demnächst mal wieder Google Goggles installieren und mal probieren, was da so alles geht mit der momentanen Version von Google Goggles. Ja, was bleibt? FireOS. Und FireOS als Konkurrenz zu Android, iOS. Diese Meinung haben viele Kollegen, viele Webseiten gehabt letzte Woche, als es vorgestellt wurde. Und ich kann mich da auch nur anschließen, denn es sieht wirklich so aus, als ob zumindest vom OS Standpunkt her da durchaus eine kleine Konkurrenz erwachsen könnte. Man darf nicht vergessen, dort wo das FireOS relativ erfolgreich war, nämlich bei den Tablets, das gehört ja mit dazu. Und man hat hier ein komplettes Ökosystem, das quasi nicht geschlossen ist, aber das eben von oder mit den FireOS-Geräten bedient werden kann, und das ist schon mal was wert. Ja, das darf man nicht vergessen. Jetzt kommt eben das Handy noch dazu und jetzt hat man eine komplette Plattform mit dem FireOS, Smartphones, Tablets und auch Set-Top-Boxen, ja, im Prinzip Ob da jetzt wirklich das Fire OS drauf läuft oder nicht, spielt ja eigentlich keine Rolle. Es heißt ja Fire TV, also ist das für den Massenmarkt, ja, ist es dann ja das Fire Universum, ja, Fire Fire. Und der Name ist gut, ne, Fire OS. Und ich denke, da könnte eine richtige Konkurrenz zu den dreien da erwachsen, ja. Und wir müssen das auf jeden Fall im Auge behalten. Ja. Ist das eine Gefahr für Android? Nein, im Moment absolut nicht. Wird es Programme geben für FireOS, die es für Android nicht gibt? Ja, definitiv. Aber es wird wesentlich mehr Programme geben, die für normale Android-Handys, die es für normale Android-Handys gibt, die es nicht fürs FireOS geben wird. Ganz klar wegen den härteren Richtlinien bei Amazon, wegen dem sehr eingeschränkten Store-Angebot bei Amazon und wegen den fehlenden APIs, die eben das Fire OS so nicht hat. Genau. Gut, dann werde ich mal zu den News übergehen. Sicherlich wird hier nicht das letzte Mal drüber gesprochen werden, über das Fire OS. Da könnt ihr sicher sein, ja. Bin eigentlich der Meinung, dass schon nächste Woche wieder Neuigkeiten hier erscheinen werden über das Ganze. Mal sehen, was da die US-Presse dann schreibt nach dem ersten Schock, sage ich mal. Ja. Und ich werde dann auf jeden Fall auch nochmal drüber was sagen. LG G3 ist in Europa mal wieder als Billigversion zum Premiumpreis erhältlich. Ich weiß nicht genau, was den Firmen eigentlich so einfällt. Samsung hat es schon mal gemacht. Abgespeckte Geräte, aber teilweise sogar noch teurer vom Preis. Mit weniger leistungsstarken Prozessoren beispielsweise. Und LG macht es tatsächlich für Europa wieder. Ja, statt 3 GB RAM-Version mit 32 GB internem Speicher kommt nur die 2 GB Version, 2 GB Arbeitsspeicher mit 16 GB internem Storage. Und das ist einfach übel. Ja. Der Preis, der bleibt wie erwartet eben genauso wie sonst auch, ja, nämlich im Vergleich dazu, nicht vergessen, dass dieses LG-Gerät ist nicht von Google gesponsert, dann ist der Preis eben relativ hoch. Ich kann es so nicht ganz verstehen, ich kann aber verstehen, warum zum Beispiel der Kollege von Android Central, der in Großbritannien hier schreibt für die amerikanische Seite, auch ein bisschen, ja, ich lese da so ein bisschen Bitternis raus, ja. Das kann ich schon verstehen. Auch wenn hier immerhin der Prozessor gleich geblieben ist, 2,5 GHz Snapdragon 801 Prozessor, dass hier aber der Arbeitsspeicher reduziert wird und der interne Speicher ist mir vollkommen unbegreiflich, vor allem weil der Preis eben nicht fällt. Das ist ein Affront eigentlich und ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Das macht mich auch richtig böse, sowas, wenn ich das höre oder lese, weil das unnötig ist. Was denken die Firmen eigentlich, was hier in Europa ist? Ja, sind wir hier die zweite Klasse oder was? Gut, ich meine, muss ich auch sagen, die Leute, die Europäer haben es oftmals auch, sind auch oftmals selbst schuld, ja, mit dieser Technikverweigerung, das heißt, mit dieser Einstellung von wegen, ja, mit den technischen Daten, ja, das ist ja, ja, so ein Low-End-Phone ist ja ganz gut und so. Dann denken eben die Firmen, naja, guck mal hier, so viel Billigscheine werden dort verkauft, ja, die Leute nehmen dort anscheinend das nicht ganz so ernst mit den technischen Daten, na, da können wir ja ein bisschen Geld sparen. Kann ich zwar verstehen, in dem Sinne, aber ich kann nicht verstehen, dass die Firma das dann tatsächlich macht, weil das ist eine Riesenfrechheit. Und für mich ist da das LG G3 schon prinzipiell steht nicht mehr zur Debatte. Ja, mein gut, ich habe ja gerade eben ein neues Gerät gekauft. Also von daher wird es bei mir persönlich jetzt eh nicht zur Debatte stehen, aber wenn es nicht so wäre und ich müsste mich jetzt entscheiden, wäre das G3 auf jeden Fall schon mal weg. vom Fenster, ja. Ein herber Schlag für die Leute, die eben auch hier ein bisschen bessere oder zumindest mal die gleiche Behandlung wollen wie eben in anderen Ländern. Frechheit, ja. LG. Buh! Buh, LG. Sony bringt YouTube Livestreaming-App auf seine Geräte. Da verschlägt es mir fast die Sprache. Denn in der Tat ist es so, es gibt ja jetzt bei YouTube eine Funktion, wo man Live-Videos streamen kann. Oft genutzt jetzt offenbar noch nicht. Und Sony bietet jetzt für seine Geräte eine spezielle App an. Wie gesagt, nochmal speziell für Sony Xperia-Devices, ja. Und damit kann man sich dann sogar bei Google Plus mit einloggen, damit eben da Nachrichten verschickt werden bei Google Plus, wenn man gerade sendet. Und man kann eben dann loslegen auf YouTube live streamen. Gar nicht mal schlecht. Die Frage ist, warum wird das nur für Xperia-Geräte gemacht? Ist da wieder ein Vertrag mit Google am Laufen oder nicht? Gibt es da eigentlich schon eine App für normale Android-Handys? Gesehen habe ich da jetzt noch nichts. Ja, naja, okay. Ich bin da auch, ich weiß auch noch nicht genau, was ich davon halten sollte. Ich habe früher mal so ein bisschen Livestreaming gemacht vom Handy aus. Das war über Ustream. Aber jetzt war das eigentlich, habe ich eigentlich nicht, hätte eigentlich nicht gedacht, dass das noch überlebt. Ja. Weil es eben auch Probleme gibt, ganz einfache Zeitprobleme. Wenn man etwas sendet, hat man oft wenig Zuschauer. Seitdem man hat einen Kanal, wo die Leute Tag und Nacht dran sitzen, weil sie unbedingt wissen wollen, ja, ob jetzt, ich erinnere da an iJustine, ja, da haben die wenigsten dran gesessen, weil sie sich irgendwas erhofft haben, an Infos oder sowas, ja, dieses Livestreaming 24 Stunden, 7 Tage die Woche, iJustine, ich meine, die wurde dadurch berühmt, ja, aber in Wirklichkeit haben alle nur vor dem Computer gesessen, das Livestream beobachtet, ob nicht irgendwann mal sie ohne Slip zu sehen ist oder sowas, ja, oder jemand der pH runterfällt. Naja, also ich muss schon sagen, ich bin noch nicht ganz so überzeugt, was das dann soll. Aber ich bin trotzdem überrascht, dass diese App jetzt von Sony herauskommt, ja, und nicht etwa von Google direkt. Ja, vielleicht habe ich auch was verpasst, ja, und die App ist schon längst da, aber ich kann mich jetzt nicht dran erinnern. Ja, also, naja. Ich hätte vielleicht auch mal so spaßeshalber mal da ein bisschen so Livestreaming gemacht, ja. Ja, warum nicht? Mal wieder, nur zum Testen. Aber ich kann euch gleich enttäuschen. Also Slip bei mir wird nicht fallen, ja. Also, ne? Gut. Nächstes, schon interessanter. Endlich Unicode-Standards wird angepasst mit 250 Emojis. Ja, genau. Hört ihr, Entwickler, hört ihr's? Ich erwarte jetzt, dass alle Entwickler gefälligst diesen neuen Unicode-Standard auch entsprechend umsetzen. Ja, weil ich habe die Schnauze echt voll mit den verschiedenen Messenger, verschiedene Emojis. Ja, die müssen einfach mal einheitlich sein. Und hier hat jetzt wurde jetzt eben hier von dem Konsortium da Unicode mal ein bisschen gepusht und wurden 250 Emojis festgelegt als Standard. Bang! Zu dieser Vereinigung gehört übrigens auch Apple, Google und Microsoft. Also da muss es jetzt vorangehen. Jetzt müssen nur noch die App-Entwickler eben auch hier das so schnell wie möglich umsetzen. Wann es denn die entsprechenden Fonts gibt und ob es die dann per Update und wie es die gibt, ich weiß es nicht. Ja, ich hoffe, dass es allerdings nicht mehr so lange dauert, auch dass die älteren Geräte möglichst schnell umgerüstet werden, ja, damit diese Emojis auch ganz, ganz schnell benutzt werden können. Es sollte eigentlich kein großes Problem sein, denke ich. Wenn die App-Entwickler selbst ein bisschen Hand anlegen und eben das integrieren, und eventuell vielleicht den Font dann nachladen oder integrieren in die App, das müsste technisch ja machbar sein. Und dann das ich, erwartet das jetzt ganz einfach. Auch vom Xabba-Programmierer, der ja sehr skeptisch gegenüber Emojis ist. Aber hier ist er das Standard, ja, ich habe nochmal geschrieben, leider habe ich noch keine Antwort bekommen jetzt. Ich hatte ihn ja schon mal deswegen angeschrieben vor einigen Monaten und da hieß es, naja, wegen den unterschiedlichen Standards, ja, wenn man also zum Beispiel auf dem Android-Gerät eben den Smiley eingibt, dann kann der auf dem anderen Gerät vielleicht auf einem Desktop-Gerät gar nicht angezeigt werden, weil es den dort gar nicht gibt, ja, ein verbreitetes Problem. Gerade bei XMPP, ja, gibt's ja verschiedene Clients in allen möglichen Systemen, Computer, deswegen ist es eben schwierig, dort immer die Smileys richtig anzuzeigen. Jetzt ist es aber nicht mehr schwierig. Jetzt gibt's den offiziellen internationalen Unicode 7 Standard. Bitte nutzen, ja, oder ich suche mir eine andere App. Ja, ganz knallhart, ja, weil auch wenn man es nicht glaubt, auch wenn viele gegen die Smileys sind, ja, elektronische Kommunikation geht nur vernünftig mit Smileys, weil ansonsten gibt es eben keine Möglichkeit, Emotionen zu transportieren. Ja. Wie oft ist es so, dass zum Beispiel auch wenn man nur etwas akustisch sagt, ja, dass man durch die Art, wie man etwas sagt, ja, die Aussage relativiert oder in richtige Bahn lenkt. Ja. Also da wird ja, so ist es auch schon mal zu einem, das ist ja vollkommener Blödsinn, ja, oder so, ich habe es eben schon in Darius Wochensicht gesagt, oder so ein, du bist ein Idiot, ja, hört sich dann eben ja geschrieben, du bist ein Idiot, zack, boom, oh, was, ja, aber so ein Beiläufer, du bist ein Idiot, ja, das ist wieder was ganz anderes, ja, da kann man von Sarkasmus auf über Spaß oder einfach so gehen, ja. Das muss man eben auch mit transportieren können und das geht eben geschrieben, ja, gedruckt ist es tot, das geht eben dann nur mit Emojis, um die entsprechenden Gefühle auch mit zu transportieren, die eben ansonsten mit der Sprache oder sogar optisch, wenn man gegenübersteht jemand, ja, mit der Mimik dann verloren geht. Ja. Zack. Und ja, ich will die Eichhörnchen Smileys auch haben, ja, und die scharfe Chilischoten und vor allem den Mittelfinger-Smiley, ja, der muss unbedingt sein. Gut, also ich hoffe, dass jetzt bald umgesetzt wird. Wie lange das bei Android dauert, weiß ich nicht. Ich hoffe, es geht schnell. Ich halte euch auf dem Laufenden, denn das ist ein ganz wichtiges Thema bei mir, ja. Ich will Smileys! Ja, Smileys. Sonys Codenamen, ja, könnte man vielleicht auch sagen. Entschuldigung, liebe Firma Sony. Nein, das war nicht so gemeint. Sind keine Scheißnamen. Also Sony hat Telefone oder will Telefone vorstellen, ja. Ich weiß nicht, woher kommt die Information eigentlich wieder. Sony is preparing to release 3 more smartphones. Ja, mit den Codenamen Pegasus, Aries und Leo. Ha! Pegasus, Aries und Leo. Also bei Aries, das soll wohl das Z3 sein, Z3 Kompakt. Leo soll das große Sony Xperia Z3 sein und dann bleibt noch Pegasus. Ich hoffe ja, dass das ein Z3 Ultra dann ist. Ja, das wäre mal wieder eine schöne Sache. Ja, weil das Z2 Ultra scheint es ja bei uns wohl nicht zu geben und deswegen wäre es natürlich sehr schön, wenn es das auch wieder geben würde. Aber es zeigt immerhin eins, neue Sony-Geräte sind natürlich in der Vorbereitung und zack, da dürfte mal einiges erwarten können. Ja. Leo, tja, warum nennen die das nicht Kimba? Ist viel besser. Gut, und dann haben wir noch hier eine kleine Amazon-App-Store, wird auf der BlackBerry offiziell veröffentlicht. Unglaublich, oder? Also, da hat es doch tatsächlich BlackBerry geschafft, beziehungsweise Amazon geschafft, dass auf dem BlackBerry quasi Android-Apps vom Amazon-App-Store jetzt offiziell genutzt werden können. Super, ne? Also, das ist ja so, dass der BlackBerry ja schon längere Zeit im Prinzip mit relativ wenig Aufwand kompatibel ist zu den Android-Apps, ja, da wurde schon einiges gemacht. Da gab es auch große Diskussionen darüber, ob das dann überhaupt rechtlich okay ist. Zumindest wenn man dies vom Play Store sieht und das mal genau auslegt, scharf auslegt, ist es nicht korrekt. Die Entwickler waren da auch richtig borstig deswegen teilweise und haben eben auch gesagt, das sind Raubkopien, wenn das auf dem BlackBerry verwendet wird, weil wir haben das nicht geschrieben für BlackBerry. So. Anders wird es jetzt in dem Amazon App Store sein, denn dort sind die Lizenzbedingungen anders und Amazon bietet dann eben diese Apps auch auf dem BlackBerry an. Das kann für viele nicht ein Grund sein, für jetzt die Apps nicht mehr im App Store zu veröffentlichen. Nein, im Gegenteil, es wird vielleicht für viele ein Grund sein, genau die dort zu veröffentlichen. Wobei, naja, die, es tut mir leid, Markus, ja, wenn du wieder zuhörst, sorry. Aber die extrem geringe Prozentzahl in den USA wird wohl das auch nicht rausreißen, dass das jetzt ein großes Thema wird außerhalb von der BlackBerry-Szene. Ja, und vielleicht noch ein bisschen was in der Android-Szene. Ich habe letzt gerade wieder in einem anderen Podcast aus den USA gehört, ja, dass die sich noch weigern, ja, die Redaktion noch weigert, BlackBerry ganz abzuschreiben, aber dass sie halt auch sehen, dass ja möglicherweise jetzt sogar FireOS noch bald vor BlackBerry landet, ja, und mit den Smartphones wohlgemerkt, mit den Tablets sind sie eh schon vorne. Und das ist dann schon ziemlich traurig, ja. Naja. Aber immerhin für die BlackBerry-Fans und BlackBerry-Nutzer, finde ich, ist das doch eine gute Nachricht. Mal sehen, was das für Auswirkungen hat. Ja. Ja, ich möchte nicht orakeln. Ja, warten wir mal ab. Saphir Glass war gestern. Gorilla Glass mit integrierten Sensoren ist die Zukunft. So sieht's nicht nur Corning, ja, die Hersteller von Gorilla Glass, sondern auch die Leute oder die Firmen, die eben hier eine Chance sehen, das Telefon noch kompakter zu machen, ja, beziehungsweise eben Mehrwert zu bekommen für oder mit dem Glas an sich. Was bedeutet das nochmal im Prinzip direkt? Also Corning Gorilla Glass soll in Zukunft auch eingebaute Sensoren haben, für zum Beispiel Temperatur zu messen, ja, oder auch um sicherheitsrelevante Sachen zu machen. Beispielsweise ein Fingerabdruckscanner könnte im Glas integriert sein. Hallo, Paranoia, ich höre dir trapsen, ne? Auf jeden Fall, finde ich, ist das eine richtige Weiterentwicklung, ein richtiger Vorteil. Das mit dem Saphir-Glas ist einfach, sorry, dass ich das so sage, das ist einfach ein Haufen heiße Luft. Ja, ganz einfach. Ja, mag sein, dass es ein bisschen robuster noch ist, ja. Aber wir werden sehen. Es wird genauso passieren wie auch mit dem Gorilla Glass, ja. Die Dinger werden splittern, die Dinger werden kaputt gehen, ja, und da kann es 100-mal Saphir-Glas sein. Ja, es gibt vielleicht ein paar Kratzer weniger, wobei das Gorilla Glas ja auch gut hinkriegt mit den Kratzern, ist also auch ziemlich kratzresistent. Deswegen bietet Saphir Glas meiner Meinung nach keine großen Vorteile. Es wird auch immer wieder spekuliert, dass Saphir Glas etwas dunkler ist als zum Beispiel das Gorilla Glas. Von daher muss mehr Helligkeit benötigt werden, also mehr Hintergrund. Beleuchtung, was wieder auf die Akkulaufzeit geht, oder man macht das Saphirglas so dünn, dass es schon kaputt geht, wenn man es nur anklopft. Ja, also es ist einfach ein Für und Wider, und ich denke, hier gibt's dann bei dem Gorilla Glas ein echter Mehrwert, nämlich dass die Hersteller einige Sensoren mehr haben oder eben nicht mehr ins Gerät verbauen müssen. Stattdessen sind die schon auf dem Display drauf, und das spart jede Menge Platz. Und natürlich auch eventuell Kosten. Ja, schauen wir mal, was das dann für die Firmen auch kosten wird. Auf jeden Fall ein großer richtiger Schritt in die richtige Richtung von Corning, um eben das Gorilla Glas weiter aktuell und attraktiv zu halten. Play Store Updates. Wer es noch nicht weiß, ich habe da auch mehr oder minder aus Versehen die Woche gesehen, dass es eine Möglichkeit gibt, wie ihr jetzt offiziell im Play Store sofort bekommen könnt, wenn ihr das wollt. Und zwar geht ihr einfach in die Settings von dem App Store, also Play Store, Entschuldigung. Also das heißt, einfach den Play Store, die Play Store App öffnen, dort in Settings gehen. Und dann steht unten ja die Build Version, ja, also die Version. Und dann, wenn ihr dort drauf drückt, dann wird beim Google Server abgefragt, ob es eine neue Play Store Version gibt. Wenn ja, wird es dann geupdatet, ja, wird es dann einfach heruntergeladen und installiert. Wenn nicht, dann kriegt ihr eine Nachricht, Google Play Store ist up to date, und dann war's das. Also ich finde es äußerst interessant, das war in den älteren Versionen nicht. Ob das schon vor 4.6.17 war, kann ich gar nicht sagen, ich glaube nicht. Aber ab sofort könnt ihr es dann eben so machen. Wobei, auch da gibt es schon wieder erste Meldungen, die natürlich hier auf diese Bildversion gedrückt haben, und dreimal dürft ihr raten, obwohl sie die alte Version hatten, steht dort Google Play Store ist up to date, obwohl man die alte Version hat. Tja, da kommt wieder das teilweise Anbieten von den Updates, ja, was sehr, sehr nervig und sehr verwirrend sein kann für die Kunden, dass eben, ja, so nacheinander die Geräte eben alle das Update erst angeboten bekommen, und ja, ich habe mich darüber schon mehrmals aufgeregt, davon halte ich überhaupt nichts, aber das verwirrt und verunsichert die Kunden doch extrem. Aber gut, das ja, Google ist da wohl unbelehrbar, oder sie können es nicht, weil sie nicht genug Serverpower haben. Tja, naja, wer es glaubt. Nokia Launcher für Android. So sieht's aus. Nokia veröffentlicht einen eigenen Launcher für Android-Telefone. Ja, und somit kann man also auch hier das Nokia-Feeling bekommen. Für mich ist es mehr ein Windows 8-Feeling, weil so sieht es irgendwie aus, so vom Schriftzeichensatz her. Und naja, gut, aber der Set-Launcher bietet auf jeden Fall mal ein anderes optisches Erscheinungsbild, ja, das dürfte bestimmt auch ein paar Fans finden, aber was da jetzt unbedingt Nokia dran sein soll, wer weiß, ich weiß nicht, aber dennoch, es sind schon ein paar Kleinigkeiten drin. Dieser Set Launcher ist dann auch interessant bei so diesen Funktionen. Zum Beispiel, wenn man mit dem Finger einen Buchstaben auf den Homescreen schreibt, ja, und dann kriegt man alle Apps angezeigt, die mit diesen Buchstaben beginnen. Das ist vielleicht eine interessante Geschichte. Man kann auch da mehrere Buchstaben schreiben, ne? Und dann werden auch Kontakte, E-Mails, Kalendereinträge und Browserverlauf durchsucht. Ja, gar nicht schlecht, ne? Also so ein paar Kleinigkeiten sind vielleicht dann doch gut, aber wenn ich mir das vorstelle, Nokia Launcher auf meinem Android. Nein. Nein. Sonic Dash und der kleine rennende Android. Genau. Sonic Dash gibt's ja schon länger Zeit auf dem oder im Play Store. Wer kennt das nicht, ne? Sega, Sonic, ja, ganz klar, da geht's rund. Was viele jedoch nicht wissen, ist, dass es ein kleiner Android-Charakter gibt für Sonic Dash. Der nennt sich Antronic. Ja? Und das ist so eine Mischung zwischen dem Sonic und dem Android-Roboterchen. Sieht ganz süß aus. Und das ist ein freischaltbarer Charakter. Wer das jetzt sich freischalten lässt, ja, oder freischaltet, der muss nur 50 Mal damit spielen mit diesem Charakter als Standard-Charakter. Mit dem Standard-Android-Charakter 50 Mal spielen, und dann bekommt man den Antronic für immer. Ist das nicht super? Hm? Yay! Yeah. So sieht's aus. Also ganz wichtig, ja. Ganz, ganz, ganz wichtig. Sonic Dash mit dem Standard Android Charakter, ja, 50 mal spielen und dann kriegt ihr den Atronic für immer. Yay. Cool, ne? Mickey Mouse kommt groß raus. Ich hab's immer gewusst, ja. Auf Android Castles of Illusion, ja, oder Castle of Illusions. Was habe ich denn mit der Mehrzahl? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ein sehr grafisch, sehr, sehr schönes und auch atmosphärisch stimmiges Spiel. Fantastisch anzusehen erstmal, ja. Im Play Store erhältlich. Warum wird's nicht App der Woche? Ganz klar, ich habe es nicht antesten können, ja, oder ich wollte es die Woche noch nicht antesten. Deswegen habe ich mich immer auf Videos und Screenshots hier beschränkt. Der Preis ist ein bisschen abschreckend, ja. Ungewohnt hoch für eine Android-Obligation eigentlich. 7,35 €. Nicht, dass das Spiel nicht wert wäre. Ich glaube, das Spiel ist es schon wert. Allerdings an Schwierigkeit wie immer bei solchen Spielen, ja, ist die Steuerbarkeit. Da gibt's also doch schon einiges an Kritik auch von den Benutzern. Offenbar deswegen auch 4,3 Sterne bei Bewertungen im Play Store. Normalerweise hätte ich bei diesen Spielen dieser Qualität doch schon mehr erwartet. Aber es gibt offenbar viele Leute, die da so massive Probleme haben, mit dem Spiel überhaupt die Steuerung hinzubekommen. Ja, das Problem ist natürlich auch hier bei der ganzen Chose, hier die 15 Minuten Rückgabemöglichkeit, ja, ist einfach zu wenig. 590 Megabyte groß ist das Teil. Damit hat man immer viel Zeit zum Ausprobieren, bevor man es wieder zurückgeben kann. Und auch da ist es dann eben, gerade bei solchen Spielen mit solcher Steuerung, also ich glaube, für mich wäre das nichts, ja, weil ich mit 3D-Spielen schon mit Gamepad, also so in dieser 3D-Perspektive, Pseudo-3D-Perspektive, ich schon Schwierigkeiten habe mit dem Gamepad, ja. Wenn sich da der Bildschirm dreht, dann springe ich immer grundsätzlich ins Nirvana, ja. Und wenn ich mir das vorstelle, dass dann noch mit einem Touchscreen da, also da würde ich mit dem Kopf wahrscheinlich gegen die Wand rennen. Ja. Also ich würde mir das wahrscheinlich nicht kaufen, aber dennoch auf jeden Fall eine schöne Grafikdemo zeigt, was möglich ist. Wer also andere beeindrucken will mit der Spielequalität auf seinem Android, kann sich das vielleicht mal doch angucken. Ja, der Killswitch, ja, ein immer wieder mal auftauchendes Thema. Jetzt soll er nicht nur Realität werden bei den Android-Geräten, sondern sogar Pflicht in den USA in einigen Bundesstaaten. Ja, deswegen geht man davon aus, dass Google grundsätzlich den Killswitch jetzt aktiviert, ja. Und zwar angeblich soll es dem Benutzer helfen, was auch tatsächlich manchmal der Fall sein kann, wenn man das Handy verliert, hat alle seine Daten drauf, ja. Da hat man wirklich ein Problem. Mit dem Killswitch kann man dann eben das Handy löschen von der Ferne aus komplett. Und das ist eigentlich eine ganz gute Geschichte. Ja. Dann aber natürlich wieder die Frage stellt, ja, was der Benutzer kann, das können auch die Behörden, ja. Und so hat man dann natürlich auch Angst, dass eben unliebsame Leute auf einmal, ja, die irgendwie bei Demos, ja, zugange sind dort in den USA, auf einmal dann auch mit einem nicht mehr funktionsbereiten Handy da rumstehen, ja. Das ist natürlich eine Sache, ob das passiert, weiß ich nicht, das wird ja sofort rauskommen, ja. Dennoch haben natürlich auch dann die Firmen Zugriff auf das Handy in gewissem Maße. Und naja, es hat eben so einen bitteren Beigeschmack. Allerdings soll das Pflicht werden wegen den Konsumenten, dass die das dann einfach die Möglichkeit haben. Den Killswitch kann man übrigens auch ausschalten, aber standardmäßig wieder angeschaltet sein. Und ich hoffe dann, dass der Killswitch auch wirklich ausgeschaltet ist, dass dann auch hier Google auch mit Gewalt nicht hier das Telefon dann löschen kann. Ja. Man selbst würde es ja übrigens nicht mitkriegen, wenn die Behörden das löschen lassen würden in den USA. Google würde es löschen und Google dürfte nicht sagen, dass die Anweisung von der Regierung kam. Ja. Ja, so ist das ja. Wunderbar, ne? Gut, aber wie gesagt, Killswitch kann auch seine Vorteile haben. Also wer hat Angst vor dem Killswitch? Ja, wahrscheinlich alle in Europa. Google legt Android 4.4.4 nach. 4.4.4. Nein, ich freue mich schon auf die Schlagzeilen, wenn Android bei 6.6.6 mal angekommen ist. Ja. Dann werden sie endlich als das Böse ja, bezeichnet. Aber auf jeden Fall, warum kommt 4.4.4 jetzt so schnell hinterher? Gerade vor, ich weiß nicht, vor 2 Wochen war es, glaube ich, kamen die ersten Updates raus für 4.4.3 und jetzt gleich 4.4.4. Das gibt es natürlich wieder viele Spekulationen, warum. Das ist ganz schlimmer Bug, ganz schlimmer ganz schlimmes Sicherheitsproblem. Es wird auch ein OpenSSL-Bug genannt, der meiner Meinung nach noch nicht mal annähernd wichtig genug wäre, dass ein Update so schnell nach dem letzten Update wieder hinterhergeschoben wird. Also das halte ich irgendwo noch für ein bisschen spekulativ. Vielleicht wurde da auch schnell Sachen geändert, weil ja so viele Leute Angst oder Probleme haben mit dem Nexus, mit den Nexus-Geräten und dem Rebooten, Batterieverbrauch und so weiter und so weiter. Also auch da könnte es möglich sein, dass das mit, damit zusammenhängt. Changelog gibt's ja mal wieder nicht. Genaues weiß man nicht. Und was mich eigentlich doch sehr wundert, dass man bisher auch nichts Genaues weiß. Das müsste doch irgendwie rauszukriegen sein. Aber auf jeden Fall, OpenSSL-Bug, ich weiß nicht, ob das Google das so schnell machen würde. Das glaube ich nicht, weil, das ist auf, zumindest auf dem Android ist dieser OpenSSL-Bug, lassen wir das, ja. Europas Zollämter, die, sind OnePlus im Nacken, ja. So sieht's aus. Das hört sich wirklich an, als ob das in Deutschland passiert ist, ja. Aber ich kann es nicht genau sagen. Talk Android berichtet jedenfalls, dass OnePlus massive Probleme hat bei den Zollstellen in Europa. Und zwar offenbar wegen einem nicht korrekt angebrachten CE-Zeichen. Ja, das CE-Zeichen ist aus Designgründen eben angepasst worden an die anderen Icons hier in oder auf dem Gerät. Ja, hinten auf der Rückseite ist ja sind ja unten diese Zeichen und offenbar gibt's da Probleme. Ja, so spießig, das hört sich so nach deutschem Zoll an. Und deswegen, weil das CE-Zeichen offenbar nicht groß genug ist oder an der falschen Stelle ist, wurden die Geräte an eine große Ladung wieder abgewiesen, zurückgeschickt. Ja, genau so sieht's aus. Die Firma OnePlus entschuldigt sich deswegen auch und gibt dazu auch noch was hinzu, wird also nochmal nachliefern, ja, mit dem hässlichen CE-Zeichen, wo dann das Design vom Telefon verdirbt, ja, das ist unglaublich, dass man nicht mal optisch was machen kann, ohne dass hier dieses Logo überdimensional drauf geklatscht ist, ja, unfassbar. Also es ist fast unbegreiflich, ja. Wenn man da anscheinend nicht gerade große Firma ist, kann man da nichts machen, ne? Naja, okay. Aber auf jeden Fall gibt's dafür als Wiedergutmachung ein zusätzliches Cover und ein Screen Protector mit dazu. Ja. Und es wird aber angeboten, dass man, wenn man das storniert, die Bestellung, dass man dann an das Geld ganz zurückbezahlt bekommt. Ja, also das wäre auch möglich. Unglaublich, was da wieder los ist. Da wird doch, das fühlt sich doch wirklich so an, als ob da wieder mal der bösen chinesischen Firma hier Knüppel in die Beine geworfen werden, ja, damit hier die Produkte aus einem anderen Land hier bessere Stände haben. Ja. Unfassbar. Naja, ist aber reine Spekulation. Ich finde es einfach nur Kacke. Ja. muss ich ganz klar sagen. Unfassbar. Gut, dann noch als letzte Newsmeldung. Ist eigentlich schon fast der Kracher der Woche gewesen. Stimmt's oder stimmt's nicht? HTC Volantis soll das nächste Nexus-Tablet sein. Ja, ihr habt richtig gehört. Es fängt an. Es fängt an rund zu gehen. Ja, die Gerüchte überschlagen sich. Das HTC Volantis könnte eventuell das neue Nexus 9 sein, ja, oder 8, was, wie auch immer, ja, vielleicht eher 9, weil das Teil hat also ein 8,9 Zoll Display mit 2048 mal 1440 Bildpunkte Auflösung. Nvidia Logan 64-Bit Prozessor, ja, das nennt sich auch Tegra K1. 2 GB RAM, 16, 32 GB, also eine Version mit 16 und einer mit 32 GB internem Speicher. 8 Megapixel Kamera, und soll auch aus dem Aluminiumrahmen gefertigt sein, ja, Front Stereo Lautsprecher integriert, so, und ja, ist es gut? Was haben wir denn da? Also, zunächst mal, ich wäre ein bisschen enttäuscht, wenn es da wäre, wenn es das wirklich wäre. Weil das Einzige, was da interessant dran ist, ist der 64-Bit-Prozessor. Und der kann überhaupt nicht ausgenutzt werden, ja, mit 2 GB internem Speicher. Was soll denn das? Ja, also von einem Nexus-Tablet erwarte ich, dass, wenn ein 64-Bit-Prozessor drin ist, 4 GB RAM vorhanden sind. Ja, dann kann man zumindest mal ein bisschen effektiver damit was machen mit dem 64-Bit-Prozessor. Ja. 16, 32 GB Speicher, das wundert mich jetzt nicht. Die 8-Megapixel-Kamera ist für ein Tablet zwar okay, aber auch das hätte mich da jetzt doch ein bisschen gewundert. Ja. 3-Megapixel-Front-Facing-Kamera hingegen wäre jetzt wieder gut. Ja. Die Auflösung wäre auch eher mittelmäßig mit 281 PPI. Und ich muss sagen, der Preis, ja, ist eben nicht okay. Zumindest nicht für Nexus. Da hätte man mehr erwartet. 399 soll die 16 GB Version kosten. $499 die 32 GB Version. Also in Euro kann man das wieder 1 zu 1 umrechnen. Und die LTE Version soll sogar $600 kosten. Damit sind natürlich viele Träume von Benutzern geplatzt, was sich auch eindeutig in den Kommentaren zu jedem dieser Newsmeldungen zu lesen ist. Ja, in jeder Newsmeldung bei den Kommentaren findet man dasselbe. Man hat einfach günstigere Preise erwartet und bessere Leistungsdaten. Ich sag's ganz knallhart. Ja, 64-Bit-Version ist zwar schön, aber ehrlich gesagt, wie gesagt, mit den 2 GB RAM ist es so unnötig wie ein Kropf. Ja. Keine Ahnung, was das soll. Ich lasse jetzt mal bei diesem Gerücht bewenden, weil es ist ja immerhin noch ein Gerücht, ja. Wir werden jetzt bald mehr sehen. Ja. Ich glaube, am 25. startet es. Das heißt, diese Woche, nächste Woche haben wir also einiges vor uns, Leute. Ja. Einiges, was hier die neuen Sachen betrifft. Ja, 25. und 26. Juni ist die Google I.O. Und da werden wir dann alle Gerüchte aufgelöst haben danach. Und möglicherweise stehen wir sogar ohne neues Android da. Ja, es könnte nämlich sein, dass überhaupt gar keine neue Android-Version kommt. Ja, ist sogar wahrscheinlich. Aber vielleicht wird sie mal angekündigt. Und selbst das ist noch in Frage gestellt momentan. Was ist denn hier los? Gibt's doch gar nicht. Gut, dann komme ich mal zu der Community-Sachen. Wie gesagt, war nicht viel los. Der Matt Spike hat geschrieben zum Uncast 205. SwiftKey kostenlos, andersrum würden sich die User auch beschweren. Ist die, oder würden sich die User auch beschweren? Ist die App gut? Bin ich auch bereit, den Entwickler dafür zu bezahlen? Finde den Trend mit den In-App-Käufen nur sehr bedenklich. Einmal für die App bezahlen und gut, aber immer wieder zu Käufen animiert werden, nervt. Zu 4.4.3 habe zwar kein Nexus, aber die Version als Google Edition auf meinem S4 und bisher keine Probleme. zum Rooten für die unerfahrenen Anwender ist es ohne Root-Rechte natürlich sicherer, das Gerät zu benutzen. Ich für meinen Fall probiere gern andere ROMs aus, zumal ich das S4, was momentan mein Hauptgerät ist, mit TouchWiz unbedienbar finde. Mag lieber das Vanilla Android, was nicht so bunt daherkommt. Routen kann man, kann aber auch zur Sicherheit beitragen, wie zum Beispiel Standarddienste zu deinstallieren oder deaktivieren, die nur dazu gedacht sind, Benutzerinformationen zu sammeln. Das geht meist nur dann, wenn man die entsprechende Rechte hat. Jo. Also, ich tu mal an, von vorne bis hinten durchgehen da. Ja, also zu SwiftKey, klar, ich glaube, ich brauche mal nicht mehr viel zu sagen. In-App-Käufe kann ich dir nur voll und ganz recht geben, habe ich auch, glaube ich, auch schon mal gesagt, weil das ist ehrlich total nervig und auch gefährlich. Und in verschiedenen Ländern geht's da jetzt auch den Firmen an den Kragen, ja, weil das ist dann doch ein bisschen zu aggressiv, finde ich, ja, das mit den In-App-Käufen. Und ja, lieber einmal zahlen und dann alles haben, ja, als ständig hier genervt zu werden, weil, ich sag's ganz ehrlich, wenn die Firmen da nicht sehen würden, dass da mehr Kohle mitmachen können, dann würden sie das nämlich auch nicht machen. Ja. Schlimmstes, was jemals passieren konnte, war, dass In-App-Käufe überhaupt realisiert wurden. Aber was sollte man machen? Ne? Konkurrenz von Cupertino hat's halt eingeführt. Zu dem Android 4.4.3, ja gut, okay, klar, das scheint auch speziell für Nexus-Geräte wohl problematisch zu sein, ne? Aber man weiß ja da noch nicht genau, was da los ist, sind auch nicht alle Nexus-Geräte betroffen, ne? Auf meinem Nexus 4, ich habe ja gesagt, ich halte es im Auge, auf meinem Nexus 4 ist es passiert, dass die Uhr-App auf einmal, wie viel waren es, 65% Strom gezogen hat und damit das Handy leer war. Ich habe es erst später bemerkt und hat sich dann ausgeschaltet und war komplett leer. Unglaublich, ob das jetzt an diesem Update liegt, kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall ist es vorher noch nie passiert. Ja, mit dem Routen, klar, immer wieder gerne für und wieder, logischerweise, ja, wenn man sich damit auskennt, ist alles wunderbar. Routen kann zur Sicherheit beitragen, aber man muss bedenken, dadurch, dass man die Standarddienste deinstallieren oder deaktivieren kann, ja, und die, weil man die entsprechenden Rechte hat, kann man die auch wieder aktivieren und installieren. Und zwar in einem Maße, wie es eben ohne Root so nicht möglich ist. Ein fremdes Programm kann alles machen mit Root-Rechten. Ja. Da muss man wiederum spezielle Maßnahmen ergreifen, wenn man ein Custom-ROM drauf hat und mit einem gerooteten Gerät, muss man spezielle Maßnahmen ergreifen, dass das nicht wieder passiert oder dass es nicht so einfach passieren kann. Und das ist gar nicht mal so einfach zu bewerkstelligen, wie es jetzt sich anhört. Ja, und ich habe da schon Pferde vor die Apotheke kotzen sehen. Ja, also da wäre ich nicht ganz so sicher, dass das die meisten Leute hier im Griff haben. Ja. Geroutet ist schnell. Schnell ist hier auch sind da auch Sachen drauf gemacht, ja, die einem dann scheinbar Sicherheit bieten. Und ja, wie oft hat sich schon herausgestellt, dass die ein oder andere App dann in Wirklichkeit Malware war. Ich sag nur Antivirus-Scanner, ja. Malware. So sieht's aus. Also, muss man schon aufpassen. Also, ich habe noch eine Frage gestellt in der Community, logischerweise, und zwar, weil es hier so ruhig ist, ob es da überhaupt Sinn macht, ein Special jetzt am 25. zur Google I.O. Zu machen. Ne? Der Ewald hat geschrieben, Harry, also ich würde es mir anhören. Und der Matt Spike, hallo, klar, irgendwas werden die schon raushauen, hoffe ich mal. Ja, also ich bin da ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Ich würde sagen, eher nicht, weil das wird wohl hier jetzt nicht unbedingt den großen Anklang finden angesichts der Tatsache von Sommer und WM, ja. Falls sich noch was tut, werde ich es auf jeden Fall morgen Abend noch bekannt geben in der Community. Ansonsten gibt's ganz normal den Podcast, ja, wie immer dann nächsten Montag. Ja, dann bleibt eigentlich nur noch die App der Woche. Ja, übrig. Und das ist diesmal Typewriter. Ha, ich konnte es nicht glauben, dass die App noch nicht App der Woche war. Ist zwar noch nicht so alt, aber die war schon mal zu bekommen in einem Humble Bundle. Von daher habe ich sie auch. Und welch Glückchen, allein diese App hat sich wieder gelohnt. Also ein ganz skurriles Szenario. Ja. In der Welt von Typografie, Fonts und Schriftzeichen, ja, muss man mit 2 Punkten durch die Welt reisen, ja, und durch die verschiedenen Epochen untermalt mit den verschiedenen Fontstilen, ja, wie zum Beispiel Garamond, Helvetica, Times New Roman, Pixel, Comic Sans und so weiter. Ja, Comic Sans bringe ich. Ja. Und muss da mit seinen 2 Punkten, ja, diese Welt durchklären. Dabei erfährt man tatsächlich einiges vom Gutenberg-Buchdruck bis oder von den ersten Schriften, ja, Höhlenmalereien bis zum Gutenberg-Buchdruck und weiter zu futuristischeren Sachen, ja. So wird das ganze Spiel durchgängig gemacht und man kann alles Mögliche tatsächlich in einem Art Lexikon nachschlagen und auch viele Informationen über diese entsprechenden Epochen nachlesen, ja, was ich schon mal äußerst cool finde. Ja. Kein Wunder, dass eben hier der Kultursender Arte mit die Finger im Spiel hatte, im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Und hier wirklich eine ganz ausgefallene Spielidee bringt, die sehr gut umgesetzt ist mit ja, ausreichend guter Grafik. Ja, ich meine, es gibt nicht so viel Möglichkeiten, hier jetzt Grafikpower zu demonstrieren, aber alles, was demonstriert wird, sieht sehr schön aus. Wie gesagt, die Spielideen sind auch gut, auch die Rätsel, die man teilweise im Spiel lösen muss, klappen gut und sind schlüssig. Dann dieser wirklich interessante Effekt, dass man unweigerlich liest dann, was es damit auf sich hat, wenn man so durch die Geschichte der Typografie reist. Und alles in allem muss ich sagen, fantastisch. Und das Ganze wird auch noch untermalt von wirklich ganz tollen Artworks, die in dem Spiel eingebaut sind, sei es jetzt im Lexikon, in diesem virtuellen oder eben im Spiel direkt, indem man zum Beispiel hier mit seinen 2 Punkten durch ein Szenario beispielsweise von Gutenberg hüpft, ja, mit diesen Kupferstichen, die es da im Hintergrund gibt und so weiter und so weiter. Aber auch die total fantastische Musik, ich kann mich da kaum beherrschen. Die Musik ist wirklich sehr, sehr toll und auch die Soundeffekte sind gelungen und stimmig. Von daher absolut okay für 2,69 € das Spiel zu kaufen. Ja, ganz toll. Und das war eines der ersten Spiele, die ich hier auf meinem neuen Tablet auch installiert habe, ja, um da mal zu sehen, wie eben das Display da ist. Und es ist genau richtig, wenn man hier ach, wie soll man das sagen, ich will jetzt sagen, das Display testen will, ja. Aber wenn man eben sehen will, wie schön das Spiel tatsächlich sein kann, auf einem großen Bildschirm, ja, ab 7 Zoll wird so richtig genial, aber auch auf einem kleineren Display macht es schon Spaß, ja. Und ja, ich habe es jetzt gerade eben mal hier auf dem Tablet geladen und muss sagen, es ist wirklich ganz, selbst das Intro, ja, der Titel ist schon quasi ein Spiel und einfach fantastisch. Ganz, ganz toll. Großes Plus hier, großer Respekt vor diesem Spiel, das eben zu Recht und da passend auch vom Kultursender Arte hier mitgesponsert wurde. Gut, jetzt habe ich mich aber hier des Lobes ja fast übergeben. Und damit will ich jetzt auch zum Ende kommen vom Uncast für diese Woche. Und wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Hinweise habt, ja, nur her damit, ja. Ihr könnt mich erreichen einmal unter Google Plus, einfach Uncast oben in der Suche eingeben und schon findet ihr die Uncast Community. Dort ist der Hauptplatz, wo ihr loslegen könnt. Oder ihr schreibt mir eine Mail, rio@thenetcast.com, ryo@thenetcast.com, denn GBG-Key findet ihr auch dort auf der Seite, wo auch alle Links und Informationen zu der heutigen Sendung sind. Uncast.thenetcast.com. Bitte immer an die Mehrzahl denken. Uncast.thenetcasts.com mit S hinten. Ja? Ja? Ganz, ganz wichtig. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss! That world.